Sie sind die Einzige hier, die mich wie ein Menschen behandelt. Da war noch eine Frau, ist eine Weile her, rothaarige Ärztin. Sie hat oft mit mir gegessen, bis die anderen Ärzte sich über sie lustig gemacht haben. Die hellsten Typen waren das nicht. Na jedenfalls, mir ist klar, dass sie nicht die gleichen Gefühle für mich haben, wie ich für sie. Und ich bin nie davon ausgegangen, dass sie das mal würden oder könnten. Aber heute mal so zu tun, als ob, hat sich irgendwie verdammt gut angefühlt. Zur Abwechslung. Tut mir leid. Es war wirklich ein schöner Abend.